und herzlich willkommen zu Nerdphone, Ausgabe Nummer 86 am 14. August 2014. Ich bin Pascal Kuschilkin und heute mit an Bord habe ich Maria Di Martino. Grüß dich, Maria. Hallo, Pascal. Wie ihr vielleicht aus der Musik mittlerweile erkennen könnt, wenn es Django-mäßig zugeht, dann habe ich wieder rechtliche Themen zu besprechen. Und ich habe mal Maria gefragt, Rechtsanwältin ihres Zeichens, hast nicht mal Bock mit Podcasten, weil du hast dich gemeldet zum Thema WLAN offene Netze. Da haben wir kurz kommuniziert über Twitter. Da habe ich mit dem Rechtsanwalt Reto Manz, mit dem Richter Reto Manz, auch Rechtsanwalt, gesprochen und hat gesagt, Mensch, das ist interessant. Habe ich gesagt, okay, wenn es interessant ist, dann habe ich dich mal verhaftet und dich mal verhaftet zum Thema Facebook und ja, soziale Netzwerke. Was haben so Arbeitgeber für Probleme mit Facebook? Und darüber reden wir heute mal. Facebook, Kündigung und Probleme mit sozialen Netzen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, so wer du bist, was du machst? Ja, also hallo Pascal, hallo liebe Nerdphone-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, heute etwas beitragen zu dürfen zur Nerdphone-Community und insbesondere zum Thema Facebook und arbeitsrechtliche Konsequenzen. Mein Schwerpunkt ist Arbeitsrecht und alle Schnittpunkte, die dazugehören. Ich bin als selbstständige Rechtsanwältin tätig und interessiere mich auch insbesondere für Datenschutz und Social Media. Oh, das ist ja ein heftiges Thema. Du kümmerst dich viel um Arbeitsrecht, da bist du ja perfekt. Also du bist ja auch recht medienerfahren, du bist ja im Internet auch überall unterwegs, kennst Facebook, Twitter, du weißt, was es da alles für Fallen gibt und du kümmerst dich um Arbeitsrecht. Da gibt es ja eine tolle Schnittmenge, da gibt es ja bestimmt viele, viele nette Fälle, über die wir reden können. Wir haben mal ein paar Fälle zusammengetragen, oder ja, mit mir meine ich eigentlich Maria. Sie war mal so nett und hat mal so ein paar Fälle zusammengetragen, über die wir mal kurz sprechen wollen. Viele von euch haben da bestimmt davon schon mal ein bisschen was gehört. Und was gibt es so für Probleme in Facebook, in sozialen Netzen? Wo können die Leute so reinfallen? Da gab es ja mal was, da gab es ja ziemlich viele. Wir haben uns mal was rausgesucht, zum Beispiel Auszubildende, das sind ja die, ja, Auszubildende haben viele Probleme mit Arbeitsrecht und Facebook, oder? Wenn ich mir so mal anschaue, haben wir zwei Fälle mit Auszubildenden und Facebook. Und wieso sind die aus ihrer Firma rausgeschmissen worden? Tür auf, raus, und was haben die da gemacht? Was sollte man denn vermeiden? Was haben die gemacht? Also generell ist es ja so, dass das Internet und vor allem der technische Fortschritt ja viele neue rechtliche Probleme auch mit sich bringt. Dazu muss es teilweise auch erst Regelungen geben. Das ist noch nicht alles so geregelt, aber man muss auch auf jeden Fall sich bewusst machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Man muss sich dort auch in gewissermaßen rechtskonform verhalten. Insbesondere mit dem Irrglauben aufräumen, ja, meine privaten Profile interessiert mein Arbeitgeber nicht. Genau, das ist ja nur mein Facebook-Profil. Wer will schon von mir was sehen? Und wer sieht denn das überhaupt, was ich an mein Facebook-Profil schreibe? Die 150 Freunde, die ich habe? Ja, mein Gott, ja, das ist ja nicht viel, ne? Denkt man immer. Und dann ist man so ein bisschen unvorsichtig. Irgendwann so tastet man sich so in Bereiche hinein, wie jetzt zum Beispiel auch jemand, ja, ein Auszubildender über seine Ausbilder berechtigterweise natürlich ein bisschen herlästert. Gut, das haben wir früher auch gemacht. Früher haben wir auch über unsere Ausbilder gelästert, aber nicht bei Facebook. Und was hat er in diesem einen speziellen Fall, über den wir reden wollen, zum Beispiel da so geschrieben? Richtig. Also der gravierende Unterschied, den hast du hier schon gut punktuiert, das ist halt, ob man jetzt zu Hause lästert oder in Facebook, das sind zwei Paar Schuhe. Und hier hat der Auszubildende zum Mediengestalter, hat also auch schon was mit Internet zu tun. Und der Arbeitgeber, schon mal wissen, ja, nicht ganz technisch uninteressiert, hat in sein privates, aber dennoch öffentlich zugängliches Facebook-Profil in die Zeile. Es gibt ja bei Facebook eine Zeile, wo man den Arbeitgeber oder den Arbeitsort eintragen kann. Ausgefüllt mit Menschenschinder, Ausbeuter, der die Arbeitnehmer als Leibeigene behandelt und dämlichen Scheiß für Mindestlohn minus 20% erledigen lasse. Okay, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Er hat eingetragen, er arbeitet bei einem Menschenschinder und einem Ausbeuter. Und er hat den Namen nicht genannt. Richtig. Hat den Namen nicht genannt. Hat also nur geschrieben, er arbeitet bei einem Menschenschinder und Ausbeuter. Der hat ein privates, also ein eigenes Facebook-Profil war das, keine Firmen, sondern ein eigenes Facebook-Profil, und natürlich wissen seine Kollegen, seine Freunde wissen ja, wo er arbeitet, und vielleicht sogar auch Kunden, die ihn ja, er ist ja Mediengestalter, also ist er ja nicht gerade im Internet nur aus Jux und Dollerei bei Facebook, der muss ja schon einen Plan haben im Kopf, wie er sich da irgendwie veröffentlicht bei Facebook. Aber unter uns, wenn er selber reinschreibt, ich arbeite bei einem Menschenschinder, muss ja schon nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte sein, wenn er sagt, ich arbeite bei einem Menschenschinder. Ne? Spricht auch nicht unbedingt für ihn, dass er den besten Arbeitgeber gesucht hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber, viele Nutzer unterscheiden noch zu stark zwischen Privatleben und Arbeit, aber durch die sozialen Netzwerke gerät halt das Privatleben auch immer mehr in den Fokus des Arbeitgebers. Richtig. Das heißt, da, also die Freunde wissen schon ganz genau, wo man arbeitet, weil auch wenn man die Firma nicht reinschreibt, können die ja sehen, weil der checkt irgendwo ein, schreibt, wo er gerade ist, auf welcher Messe er gerade ist, wo er gerade arbeitet. Also jeder kann eigentlich wissen, auch wenn man es nicht reinschreibt, wo jemand arbeitet. Das ist da eigentlich recht einfach herauszufinden. Und wenn er dann auch Menschenschinder reinschreibt, dann weiß jeder sofort, oh, die Firma, bei der er arbeitet, die Firma X, muss ein Menschenschinder sein, schreibt es ja da rein. Ist das nicht eigentlich eine Beleidigung, so etwas? Ja, also es ist zumindest nicht mehr, worauf sie auch sich berufen hatten, keine Meinungsäußerung mehr, weil das wäre ja noch dann von Artikel 5 Grundgesetz umfasst gewesen. Aber hier ist es halt Schmähkritik gewesen, und Schmähkritik ist halt nicht mehr von der Meinungsäußerung umfasst. Das waren ja auch Begriffe, die nicht unbedingt, ja, die man nicht unbedingt auch seinem Arbeitgeber gegenüber äußern sollte. Wo ist denn so ein ganz kurzer Unterschied zwischen Beleidigung und Schmähkritik? Was ist eine Schmähkritik? Was kann ja, man da? Beleidigungen sind ja auch nicht erfasst. Kann ich sagen, ich bin der Meinung, du bist ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist trotzdem nicht von der Meinungsfreiheit umfasst. Natürlich sind, also das muss man immer abgrenzen von Tatsachen. Tatsachen sind dem Beweis zugänglich, und Meinungen sind halt private Äußerungen, die einen gewissen Wertäußerung einer Sache gegen oder einer Person gegenüber wiedergeben, jedoch nicht umfasst sind solche Äußerungen, die halt diffamierenden oder beleidigenden Charakter haben. Das heißt also, wenn die Firma ihn wirklich für einen Mindestlohn und dann nur 20% weniger Gehalt Arbeit erledigen lässt, dann dürfte er die Firma so ein bisschen beleidigen. Da muss es auch über sich ergehen lassen, oder? Naja, nicht in diesem Wortlaut, würde ich sagen. Es bedarf immer einer gewissen Sachlichkeit. Okay, also so ein bisschen Sachlichkeit, du hast es schon richtig gesagt, wäre vielleicht angebracht gewesen, ja, okay. Und, ja gut, anderes Thema, aber ich hätte mir vielleicht einen anderen Arbeitgeber gesucht, wenn ich schon sowas reinschreiben würde, aber das war nicht das Thema. Das heißt, im Grunde hat der Arbeitgeber ja irgendwann rausgekriegt, was er da reingeschrieben hat. Sich das Profil angesehen, weil er ja auch Mediengestalter ist, und hat gedacht, ich gucke jetzt mal, was mein Auszubildender für ein Facebook-Profil hat. Das war öffentlich gewesen. Und dann hat er das gelesen und war darüber überhaupt nicht erfreut. Auch wenn keine Namensnennung, wie gesagt, erfolgt ist, hat er sich doch wiedererkannt. Okay, das lassen wir mal hingestellt, ja. Ja, und die Tatsache, dass er auf seiner Facebook-Seite auch 112 Freunde hatte und die Seite dann auch öffentlich zugänglich war und die Leute auch wussten, wo er arbeitet, beziehungsweise ist auch für Kunden, wenn sie den Namen eingegeben hätten, hätten die auch das öffentliche Profil einsehen können, was dieser geschrieben hat, kamen da so viele Dinge zusammen, wo man sagen kann, okay, das ist keine Privatsphäre mehr. Da ist es nicht mehr diese typische Stammtischsituation, wo jetzt ein Arbeitnehmer abends seinen drei Kollegen am Stammtisch was Blödes über seinen Arbeitgeber erzählt, um seine Luft rauszulassen, seinen Argwohn rauszulassen. Das hat hier eine ganz andere Qualität, wenn 112 Freunde und vielleicht die Freunde der Freunde das lesen können und das dauerhaft für mehrere Monate, also es ist nicht nur direkt verpufft in der Luft, es ist dauerhaft für mehrere Monate im Internet, stellt einen Dauertatbestand dar, es hat eine ganz andere Qualität. Genau, das ist so ein Speakers Corner, wo Leute aufnehmen. Kann jeder zuhören und jeder noch weiter verbreiten. Das richtig, das ist kein Stammtisch mehr, das ist schon viel, viel breiter. Und hat der Arbeitgeber das ist ja ein Auszubildender, da gelten ja noch ein bisschen andere Gesetze. Hat der Arbeitgeber jetzt ihnen jetzt eine Abmahnung geschickt oder wollte er ihn rausschmeißen in dem Fall? Also der Arbeitgeber hat ihn außerordentlich gekündigt. Bei Auszubildenden geht das auch nur aus wichtigen Grund. Die darf man nur außerordentlich kündigen, weil doch das Ausbildungsverhältnis im Vordergrund steht. Die sollen am Schluss ja auch einen Beruf erlernt haben. Und da ist es schon darauf angelegt, dass man vielleicht im jugendlichen Leichtsinn vielleicht mal es zu Problemen kommen kann zwischen Arbeitnehmer, jungen Auszubildenden und Arbeitgeber. Aber hier war unser Auszubildender auch schon über 26 Jahre, also 27 Jahre alt. Da hat den Arbeitgeber nicht einen solchen Erziehungsauftrag getroffen, dass man sagen kann, okay, der muss den jetzt erstmal noch erziehen. Das war jugendlicher Leichtsinn. Das ist man dann mit 27 dann doch glaube ich, nicht mehr. Das nicht mehr. Nee. Und das Arbeitsgericht in erster Instanz hatte da noch ein bisschen Rücksicht genommen auf das Ausbildungsverhältnis und hatte eine Abmahnung für angemessen erachtet. Er hat gesagt, ja komm, drücken wir ein Auge zu. Hier hat noch eine Abmahnung, erfüllt noch ihren Sinn und Zweck, dass das Verhalten für die Zukunft geändert werden kann. Aber in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht wurde dann entschieden, dass man sagt, aufgrund des Alters, aufgrund des Dauertatbestandes, dass mehrere Monate lang das im Internet verbreitet war, über 112 Menschen und also Freunde in Anführungsstrichen und Freunde der Freunde das lesen konnten, auch in der Branche Mediengestalter, nun externe, weil es ein öffentliches Profil war, darauf Zugriff hatten, war es einfach für den Arbeitgeber unter Abwägung der Interessen einfach nicht mehr zumutbar, diesen Auszubildenden weiter zu beschäftigen. Okay, das heißt also, er ist dann als Ergebnis wirklich außerordentlich gekündigt worden. Richtig. In der zweiten Instanz. Weil er halt auch so viele Freunde hatte, die es gesehen haben, die auch wissen, wer der Ausbilder ist, weil man es öffentlich sehen konnte, weil es natürlich Kundenkontakt gab und ja gut, in dem Alter mit 27, 26 sollte man schon erwachsen genug sein, auch wenn es ein Mann ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, die werden nie älter, nie erwachsen, aber trotzdem hätte er schon die Folgen eigentlich abschätzen können, gerade als Mediengestalter, sorry, das geht gar nicht, also nee. Der ist also gekündigt. Ja, die kuriosen Fälle schreibt das Leben. Ja, das ist wirklich krass, also das wird noch viel kurioser in dem Bereich, weil es ist ja klar, man hat Meinungsfreiheit und wir haben in Artikel 5 des Grundgesetzes natürlich auch, der uns schützt gegenüber vielen, was wir so von uns geben. Aber wenn man so offensichtlich, wie im zweiten Fall, diese andere Auszubildende wieder, diese Friseurin, die sich krank meldet, also da muss ich wirklich auch schmunzeln. Also da denkt man so wirklich, also die letzten verbleibenden Haare, die man noch hat, kann man sich eigentlich raufen. Mein Gott, wie weit haben die Menschen jetzt gedacht, ne? In diesem Fall. Also, da postet eine Friseurin, die postet, ab zum Arzt und dann Koffer packen. So. Ja, kann man also da viel rein interpretieren, ne? Okay, also es ist so, dass gerade für diese sogenannten Digital Natives ist es ja schon völlig normal, ihr komplettes Leben im Internet wiederzugeben und ständig alle Statusmeldungen zu aktualisieren. Trotzdem ist irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen, dass das auch die Älteren, die Arbeitgeber eventuell interessieren könnte und dass es mittlerweile auch wirklich legitim genutzt wird von vielen, soweit die Profile öffentlich sind. Dass auch von den Arbeitgebern, auch zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch, wenn man da eingeladen wird, dass man da erstmal jemanden in Anführungsstrichen googelt und guckt, ja, was kommt denn da? Ja, das machen die, schauen sich natürlich erstmal an, so was schreiben die so, ne? Dann ist man natürlich seines eigenen Glückes Schmied, je nachdem, was man in den letzten Jahren so gepostet hat bei Facebook. Und wenn man da reinschreibt, ne, ab zum Arzt und dann Koffer packen, dann kann sich, glaube ich, jeder selber so denken, das ist ja sehr offensichtlich. Was ist das jetzt für ein Verhalten, was ihr am Tag legt? Gut, das kann vieles heißen. Ab zum Arzt und dann Koffer packen könnte ja heißen, so, ich bin wahrscheinlich so krank, dass ich in die Reha muss und dann muss ich einen Koffer packen, um zur Behandlung zu gehen. Aber in diesem Fall war das ja ein bisschen anders, ne? Die hat sich ja wirklich vor Abflug hat sie sich krank schreiben lassen. Und aus ihrem Profil konnte man noch weiter sogar auslesen, wo sie dann sogar hingereist ist. Und das war nicht die Reha, wo sie sich, die man sich so vorstellt, ne, mit Behandlungen und mit Tee und sowas alles, ne. Die ist nach Mallorca geflogen, ne. Richtig, das hat sie auch gepostet und hat auch schön Fotos gepostet, wo sie in der Disco war und sich auch dort, glaube ich, tätowieren gelassen hat. Und klasse, das wäre eine super Beweiskette gegen sich aufgearbeitet, ne? Richtig, sie hat alles dokumentiert im Internet. Ist doch perfekt. Und noch nicht mal ihr Profil für privat einsehbar gemacht, sondern es war die ganze Zeit öffentlich einsehbar. Das heißt, so ein Privatdetektiv, der so einen Mitarbeiter beschattet, hätte es gar nicht gebraucht. In diesem Fall. Nee, also man kann ja alles, was öffentlich zugänglich ist, wenn man einen Namen googelt und dann kommt das raus, dann darf man das verwenden. Problematischer ist ja eher so, wenn man sich erst einloggen müsste. Richtig, ja, Aber. es geht ja so im Bereich öffentlich zugängliche Daten, BDSG, so, ne? Das, also was darf man so nutzen? Aber der Arbeitgeber, der konnte es ja nutzen, weil die hat ja fröhlich gepostet, ne, tätowieren lassen. Hat sie auch noch ein Bild gepostet dabei auch noch? Hoffentlich nicht, oder? War noch in der Disco. Ja, und der Arbeitgeber war natürlich so amüsiert darüber, fand das so lustig, hat natürlich auch direkt gesagt, okay, Friseurin, das war toll, die Ausbildung war bis jetzt toll, aber ja, wir kündigen jetzt erstmal fristlos. Auch wieder ausbilden, auch wieder fristlose Kündigung aus besonderem Grund wieder, ne? Berufsbildungsgesetz. Ja, anders, da ging es halt ja auch nicht. Man kann halt nicht ordentlich kündigen, nur außerordentlichen, außerordentlich gegenüber einem Auszubildenden. Gleiches Problem. Da hat das Arbeitsgericht wohl schon in beide Richtungen so ein bisschen hingewirkt und Bedenken geäußert. Das Arbeitsgericht ist ja sowieso immer in erster Instanz immer sehr gütlich eingestellt, besonders in der, also in der Güte. Es gibt ja die Güteverhandlung, die immer einer streitigen Verhandlung vorausgeht. Und die Güterichter haben ja auch schon ihre Taktik, also die Arbeitsrichter in der Güteverhandlung haben ihre Taktiken, wie sie die Leute doch irgendwie zu Einigungen bringen. Es ist ja auch so, dass gefühlte 80% der arbeitsgerichtlichen Entscheidungen als Vergleich enden. Und, ja, das ist richtig. Also es wird sehr oft arbeitnehmerfreundlich auch schon so ein bisschen taktiert, sag ich jetzt mal als nicht juristischer Anwalt. Ja, grundsätzlich ist das BAG auch eher arbeitnehmerfreundlich ausgelegt. Grundsätzlich gibt es da so ein paar Abweichungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist es sehr arbeitnehmerfreundlich. Hier hat wohl das Arbeitsgericht in beide Richtungen Bedenken eingeräumt. Und da hatten wohl beide Parteien keine Lust mehr auf weiteres Klagen in die nächste Instanz. Und da haben sie sich im Gütetermin geeinigt und das Ausbildungsverhältnis auch hier beendet. Okay. Und die Ausbildung hat ja auch, also man hat ja meistens auch Erklärungen, wieso man sowas macht, ne? Wieso man zum Arzt geht und dann Koffer packt und nach Mallorca fliegt. Und die Ausbildung hat ja auch eine gute Erklärung dafür gehabt, wieso sie nach Mallorca fliegt. Ja, sie hat in der Verhandlung wohl behauptet, dass es sehr förderlich für ihren Heilungsverlauf gewesen sei, weil sie wohl psychosomatische Symptome hatte und daher, dass alles natürlich in Absprache mit ihrem Arzt geschehen sei. Da hätte man natürlich jetzt hier den Arzt jetzt entbinden müssen von seiner Schweigepflicht, genau. Hätten müssen hier Beweisaufnahme machen müssen und nochmal gucken, ob die... Ich fühle mich auch mal besser, wenn ich auch mal Mallorca bin. Ja. Ja, also es ist halt so, dass grundsätzlich darf man sich während seiner Krankheit einfach nur nicht genesungswidrig verhalten. Das ist das Wort, genau. Und das Abtanzen in der Disco bis in die frühen Morgenstunden ist halt fraglich, ob das so förderlich ist. Muss man dahin stehen lassen. Hier haben sie sich am Ende dann doch dann geeinigt und das Arbeitsverhältnis, Ausbildungsverhältnis gütlich beendet. Weil wohl das Vertrauensverhältnis dann auch zerstört war. Ja, das ist richtig. Also du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, als beste Überleitung zu dem zum anderen Fall, genesungswidriges Verhalten. Das kann man eigentlich am besten erklären mit dem letzten Fall, den du, also nicht jetzt, aber den wir jetzt aufgeschrieben hatten da, dieser Bandscheibenvorfall. Der Vorfall mit dem Bandscheibenvorfall ist ja ein relativ genesungswidriges Verhalten. Wenn man es mal so bezeichnen könnte, da gibt es ja auch diesen Fall, jetzt aber kein Auszubildender, sondern wirklich ein Mitarbeiter mit 21 Jahren, ein Lagerist, also der im Lager arbeitet, der auch schwere Sachen schon mal hebt, einen Stapler fährt und schwere Kisten aus dem Regal und wieder rein rausräumt, der hat einen Bandscheibenvorfall und ist krankgeschrieben, ist ja alles nachvollziehbar. Ja. Und während er krank ist, hat er halt geheiratet, das ist ja nicht genesungswidrig, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ist ja nicht genesungswidrig zu heiraten. Aber er hat was Besonderes gemacht bei der Hochzeit. Ja, das ist halt immer die Frage, wie man sich dabei verhält. Genau, richtig. Naja, also es ist halt so, dass er natürlich auch sein Leben dokumentieren wollte und schöne Fotos von seiner Hochzeit auf seine Facebook-Seite posten wollte. Es ist immer der Mitteilungswahn, in dem die Menschen dann doch persönliche Sachen veröffentlichen wollen und davon ausgehen, das ist ja privat, das interessiert meinen Arbeitgeber nicht. Hier war es wohl auch so. Oder man hat das im romantischen Anflug völlig vergessen. Jedenfalls hat er seine hochschwangere Frau getragen und wohl durch dieses typische Leinentuch, das man da ausschneidet und die Braut dann durchträgt, durchgetragen. Genau, diese normalen Hochzeitsbrauch, die man so kennt. Ne? Zwei Leute halten so ein Leintuch hoch oder eine Bettdecke, kriegt eine Schere, hier schneidet ein Herz aus und dann muss ich jetzt eine Frau durchtragen, symbolisch. Richtig. Ja. Das hat er dann auch getan und das wurde dann fotografiert und schön in Facebook gepostet. Ja, das hat der Arbeitgeber gesehen und der natürlich das Entgelt weiterzahlen musste während der Krankheit, hat sich darüber geärgert. Da hat er einen Bandscheibenvorfall und macht solche Sachen. Richtig, das heißt also da als Arbeitgeber, also als Arbeitnehmer ist man ja in der schönen Lage, wenn man krank ist, bekommt man ja weiter Geld und der Arbeitgeber muss jemanden natürlich weiter bezahlen. Das heißt, es ist natürlich auch ein gewisser Anspruch des Arbeitgebers gegenüber des Arbeitnehmers zu sagen, immer, wenn du krank bist, dann tu alles dafür, dass du gesund bist. Ja, heiraten darfst du, Fernsehen gucken darfst du auch, spazieren gehen in der Stadt darfst du auch, wenn du nicht hinfällst, aufpasst, aber mit einem Bandscheibenvorfall seine schwangere Frau zu tragen, weiß ich jetzt nicht, bin kein Arzt, aber ist es doch eigentlich offensichtlich, dass das nicht besonders genesungsfreundlich ist, dieses Verhalten, oder? Ja, also zumindest war es wohl für den Verlauf nicht förderlich und auch für seine Karriere war es nicht förderlich im Endergebnis, weil die Kündigung dann durchgegangen ist. Also ich sag mal abgesehen von diesem speziellen Fall, ist doch das Verhältnis ist doch eigentlich dann schon, wie man so schön sagt, im Familienbereich zerrüttet in dem Bereich. Ne? Das heißt, das ist kein Vertrauensverhältnis mehr zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber schon Mitarbeiter sagt, hör mal, du kriegst ja weiter Geld von mir, lieber Arbeitnehmer, weil du kannst ja nichts mehr heben, du musst ja krank zu Hause auf dem Sofa sitzen, dich wärmen, Wärmflasche und Tee trinken und trägst deine Frau auf einmal ja durch. Auf Deutsch, sag mal, verarsche mich eigentlich, lieber Arbeitnehmer, und ich bezahle dich. Das ist das Verhältnis ja schon ein bisschen zerrüttet, kann man ja sagen. Ein bisschen gestört, das Vertrauensverhältnis. Also ist ja, also abgesehen von dem, was irgendwelche Richter da entscheiden oder wie die Rechtsprechung aussieht oder Güteverhandlungen aussehen, also würde ich da aber auch nicht mehr für das beste Arbeitsklima sprechen, oder? Das Arbeitsverhältnis wurde, glaube ich, aufgelöst, dann also doch nicht gekündigt, muss ich nochmal mich korrigieren. Also die haben sich dann wahrscheinlich auch, ja genau, also es wurde dann aufgehoben und es gab wahrscheinlich auch noch eine Abfindung, wie das so üblich ist. Und dann, aber auf jeden Fall sind die zwei Arbeitnehmer und Arbeitgeber auseinandergegangen. Das heißt also, da gab es keinen Richter, der gesagt hat, so, du darfst jetzt da weiterarbeiten oder du darfst da nicht mehr weiterarbeiten. Das ist dann wirklich in einer, wie nennt man das so schön, in so einer außergerichtlichen Einigung verhandelt worden. Ja, und oder? Entweder, das ist hier auch, also man kann sich auch vor Gericht einigen in der Güteverhandlung, okay. Also oder beziehungsweise auch noch während der Verhandlung auch einen Vergleich schließen. Also dass diese Möglichkeit des Vergleiches bietet einem eigentlich jede gerichtliche Instanz immer wieder an. Nur ist es klar, je höher die Instanz ist, desto weniger ist die Einigungsbereitschaft gegeben. Also hier hat man sich letztendlich wohl auch verglichen, nachdem man aber natürlich auch keine Einigung finden konnte. Richtig, also wenn es keine Einigung gibt und irgendeiner muss ja mal entscheiden, aber man hat immer noch die Möglichkeit, einen Vergleich zu schließen. Also die Anwälte, die unterhalten sich nochmal kurz und sagen, hör mal, lieber Mandant, ich sehe keine Hoffnung, dass du hier als Gewinner herausgehst. Lass uns mal, wie man es aus guten oder schlechten Filmen kennt, lass uns mal vergleichen mit dem mit der Gegenpartei. Ne? Wägt man die Kosten und die Risiken der nächsten Instanz auch ab. Richtig, weil man muss ja so das Risiko hier auch sehen. Ne? Wenn man wirklich dann, ich sag mal, ja, verknackt wird und sagt so, du bist jetzt trotzdem außerordentlich gekündigt, wie sieht das dann der neue Arbeitgeber, wo man sich bewirbt, wenn man schon rausgeflogen ist wegen mit so einem Fall? Das läuft einem ja nach, ne? So etwas. Ja, also wenn man das im Zeugnis dann noch irgendwie andeutet, dass da eine verhaltensbedingte Kündigung vielleicht da war oder. Ja, das ist schon krass, ja. Dann ist ein Vergleich mit einem schönen Zeugnis schöner. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also zum Vergleich sollte man schon in den meisten Fällen anstreben in diesem Bereich, ne? Weil das wird, glaube ich, für alle unschön. Wenn es ein Richter entscheiden muss, glaube ich, wird es unschön für viele Parteien. Meistens für die, die sorglos mit ihren Facebook-Profilen so umgehen. Und gerade so mit Gesundheit darf man ja nie spaßen. Auch nicht mit der Gesundheit anderer. Im nächsten Fall die Pflegerin. Die Pflegerin. Ja. Was hat die gepflegt? Auch ihr Facebook-Profil hat die sehr gut gepflegt, aber so gut gepflegt, dass sie sogar Bilder veröffentlicht hat, die sie besser hätte nicht veröffentlichen sollen. Ja, also da ist wieder so, wieder dieser Mitteilungswahn, den ich wieder aufgreifen muss. Man dokumentiert eben alles, was einem gefällt oder nicht gefällt auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Das ist schon so Bestandteil des normalen Lebens geworden für viele Nutzer, dass sie gar nicht mehr daran denken, dass es auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann. Die haben ja auch immer ihr Smartphone dabei, ne? Wenn ich unterbreche. Die haben immer ihr Smartphone dabei, machen Bilder, die posten ihr Smartphone. Ach, ich mache gerade Mittagspause. Ach, ich mache heute meine Pause länger oder ich gehe heute nicht zur Arbeit. Die haben es ja immer mit dabei. Die machen über Bilder, die posten was. Ich bin gerade hier, ich bin dort und ich bin gerade in der Intensivstation und mache ein Foto von einem gestorbenen Kind und pack zu Facebook. Also da fasse ich mich doch an den Kopf, oder? Dann sage ich doch, hallo? Ja. Also da ist die Grenze ja schon ein bisschen überschritten und oder sagen wir mal so, die Grenze nicht erkannt worden, oder? Also ja, also hier ist es ja auch so, dass es wieder sehr arbeitnehmerfreundlich entschieden worden ist. Also erstmal zum Fall nochmal kurz zusammengefasst. Mhm. Hier hat eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin hat Fotos von einem Zwilling gemacht, wobei ein Zwilling auf der Intensivstation verstorben ist. Okay. Also ein Zwillingspärchen ist zur Welt gekommen als Frühgeburt, ist auf die Intensivstation gekommen und sie hat sich darum gekümmert und eins ist halt dann verstorben und sie hatte wohl schon eine gewisse Bindung durch die Pflege zu den Säuglingen aufgebaut, zu diesen Frühchen. Und dann war sie auch so mitgenommen davon und war so traurig, dass sie es eben auf ein Foto gemacht hat von dem Säugling und es gepostet hat, ohne Einwilligung der Eltern. Und man auch dadurch durch den Post erfahren konnte, dass dieses Kind verstorben ist. Hat die also ein Foto gepostet von dem noch lebenden Kind, wo es noch gelebt hat? Ja. Ah, okay. Ja. Also, okay. Ja. Und dann auch wohl liebe Sprüche drunter gemacht und es gab wohl viele Beileidsbekundungen unter diesem Post. Wie gesagt, ohne Einwilligung der Eltern und die Eltern, die als sie das dann erfahren haben, waren natürlich erstmal schockiert. Wie kommt das Bild in Facebook rein, ja? Richtig. Vielleicht hatten die auch gar nicht vor, das jetzt hier großartig publik zu machen. Das ist halt hier wirklich Privatsphäre und Recht am Bild, Recht Persönlichkeitsschutz hier, Familie, so ein naher Bereich. Und dann passiert noch so was Persönliches, wie dass das eigene Kind verstirbt. Damit will man vielleicht gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das will man vielleicht erstmal selbst reflektieren. Vielleicht hat man es noch gar nicht der Familie selbst mitgeteilt. Vielleicht muss man erstmal selbst damit klarkommen und dann postet das in einem Bereich, der eigentlich ja für sensible Daten eigentlich vorgesehen ist, das Krankenhaus, das soll ja eigentlich auch sensible Daten schützen. Es sollen ja gerade nicht dritte Informationen Auskunft bekommen über den Gesundheitszustand. Postet eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, dass das Kind verstorben ist, das ist schon bedenklich. Das ist richtig. Also da, ich rede ja auch immer gerne von einem besonderen Schutzraum im Krankenhaus. Da muss man ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Krankenpfleger Bilder von jemandem machen und die einfach ungefragt auf Facebook drauf posten. Egal, ob man Kind oder Eltern ist, da muss man einfach nicht mit rechnen, dass das sowas passiert, weil man vertraut denen ja, den Pflegern, dass sie einen pflegen und die sind da, um jemanden zu pflegen und nicht um die zu fotografieren. Und das meinte ich mit eben, da sind ja Grenzen überschritten worden, die vielleicht gar nicht erkannt worden sind von einer Person. Aber richtig, also hier hat das Arbeitsgericht, genau, beziehungsweise das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg noch sehr arbeitnehmerfreundlich entschieden, mit der Konsequenz, dass hier nur eine Abmahnung erteilt worden ist und das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst worden ist. Obwohl das schon sehr, sehr schwach ist aus meiner Sicht, oder? Ja, also es ist halt so, sagen wir so, als Arbeitgeber hätte ich wahrscheinlich hier auch mir härtere Konsequenzen gewünscht, aber man muss jetzt auch immer gucken, wie die sich vor Gericht jetzt verhalten haben, weil man natürlich auch einen Leumund, also einen Ruf zu verlieren hat. Wenn man sagt, ja, geh nicht in das Krankenhaus. Da wirst du fotografiert, ungefragt, genau. Ungepostet und deine Daten werden auch veröffentlicht und sowas, wer weiß. Aber da sieht man einfach, dass das Private und das Berufliche, dass das so ineinander übergeflossen ist und dass man auch als Arbeitgeber darauf achten muss, dass gerade und auch zukünftig noch viel mehr diese sogenannten Digital Natives, die ja schon mit Smartphone am Ohr aufwachsen, dass die sensibilisiert werden für die Zukunft und dass man diese Leute schult und auch nochmal zurückführt zum Ursprünglichen, sagt, bitte nicht alles posten, bitte nicht alles veröffentlichen. Wenn Sie die Füße auf den Schreibtisch hochlegen und ein Foto davon machen, bitte gucken, dass man nicht keine Kundendaten darauf erkennen kann. Das sind alles sensible Bereiche, wo man, selbst wenn man bereit ist, vielleicht sein Privates komplett preiszugeben, dass man wenigstens aufpasst, dass man nicht Daten von dritten Personen damit hineinzieht. Genau, was ja oft passiert, dass man unbewusst wieder seine Kamera aktiviert, dann Bilder von allen macht, was man so findet, sei es jetzt Bilder von einer, ja, von einer Feier im Büro, hier, da hat jemand 25 Jahre Jubiläum, macht ein Bild von dem und auf der Rückwand, die man mitfotografiert hat, sind Kundendaten aufgeschrieben zum Beispiel. Das ist der Klassiker, ne? Ja. Wo viele denken, nee, das kann nicht passieren, das ist alles Fiktion, das passiert täglich, sowas. Aber es gibt auch Fälle, wo man mit einem Klick einfach nur auf in besondere, ja, richtig, in besondere Bredouille kommt, ne? Wenn also irgendjemand was schreibt bei Facebook und sagt, oh, das gefällt mir aber, was der da schreibt, und auf gefällt mir klickt, dann hat man ja schon ein Statement abgegeben an sich, ne? Dann sagt man, jo, das, was der geschrieben hat, finde ich toll, finde ich richtig, was der geschrieben hat. Richtig. Richtig, ja, doch, deswegen gefällt ja mir ja, ne? Ja, und es ist halt so, da denkt man, okay, ich bin ganz sicher in den sozialen Netzwerken unterwegs, ich schreibe nichts, ich poste keine Bilder, also ich veröffentliche keine Bilder, ich klicke nur ab und zu mal, gefällt mir, und dann habe ich ja nichts Schlimmes getan. Aber es ja ist ein Statement, was man da abgibt, ne? Und man tut sich den Beitrag zu eigen machen. Ja? Genau, das heißt, in diesem besonderen Fall, den du mir auch mit übermittelt hast, der erinnert mich an einen anderen Fall sogar noch, aus dem Februar 2013 aus Düsseldorf, die Feuerwehr, aber das können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich ähnlich so, ne? Aber in dem Fall jetzt, da hat der Ehemann einer Sparkassenangestellten, der hat was auf Facebook gepostet. Richtig. Was nicht besonders nett ist. Also der Ehemann hat in seinem Profil, das nicht öffentlich war. Das war privat, in Anführungsstrichen. Er hatte nur so circa 155 Freunde. Mhm. Freunde in Anführungsstrichen. Ja. Er hat da gepostet, dass er gerade sein Sparkassenschwein auf R.T. getauft habe. Und das waren die Namen der Vorstände. Man muss dazu sagen, noch seine Ehefrau arbeitet bei der Sparkasse. Und dann hat er sich das noch weitergehen lassen. Er hat so einen Fisch gebastelt und da war ein Sparkassensymbol mit drin und hat darunter geschrieben, unser Fisch stinkt vom Kopf her. Also hat schon irgendwie den Vorstand der Sparkasse kritisiert. Aber die Sparkasse kann ihm ja eigentlich nicht, die kann ihn ja nicht kündigen, weil der arbeitet eigentlich, ne? Der arbeitet wo ganz anders da. Aber seine Frau, die bei der Sparkasse angestellt ist, hat da gefällt mir geklickt und ihr kompletter Name wurde dann darunter angezeigt. Also der Fisch stinkt vom Kopf her und dass alle Schweine stehen irgendwann vor ihrem Metzger, stand da drunter, Sparkassenschwein mit Namen der Vorstände und dann gefällt mir Vollname Sparkassenangestellt. Ist ein Statement, ne? Also das heißt, der Ehefrau gefällt, dass der Ehemann über ihren Arbeitgeber richtig abrantet. Also ne, Sparkassenschweine mit Vorstandsnamen hier benennt und stinkende Fische hier benennt. Das fand ich jetzt toll. Richtig. Und dann denkt man, ja, was soll denn da passieren? Es ist ja privat. Das Profil war nicht öffentlich zugänglich. Es gab nur in Anführungsstrichen 155 Freunde. Die reichen ja schon aus. Ja, und womöglich ist es noch so eingestellt, dass Freunde von Freunden es sehen können, dann verzigfacht sich diese Zahl wieder auf eine ganz andere Zahl. Und nun ist es so, man hat halt nicht nur Freunde oder diesen 155 Freunden. Und irgendwie muss es irgendwie so gekommen sein, dass ein Farbausdruck, es stand sogar im Urteil, ein Farbausdruck zum Vorstand dann gelangt ist. Das heißt, einer der Freunde hat diesen Facebook-Post Farbe ausgedruckt und hat gesagt, hier lieber Vorstand, ich sag dir jetzt zwar nicht, wer ich bin, aber ich zeig dir mal, der Herr X findet euch als Sparkasse scheiße, macht hier, rantet voll über euch ab und eure Mitarbeiterin, nämlich seine Ehefrau, die findet das toll. Ja, die hat gefällt mir geklickt. Und daher nochmal, muss man wieder überlegen, es ist halt wieder eine ganz andere Situation, wenn ich mal am Stammtisch sage, ja, der hat mich voll genervt, mein Arbeitgeber, der ist nicht so toll. Aber wenn ich das ins Internet schreibe, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass es jemand ausdruckt. Richtig, ist ja das Internet, das weltweit verfügbare Informationsschwein, wenn man es mal wieder darauf Und unterbricht, ne? selbst wenn es halt nicht öffentlich ist, kann es halt wirklich sein, dass ein vielleicht der andere Mitarbeiter, der heiß ist auf den eigenen Job oder auf den Job, den man selbst hat, der das ein bisschen schüren möchte und sagt, okay, dann drucke ich das mal aus und stelle das mal anonym mal dem Arbeitgeber zu. Tolle Freunde hat er gehabt, ja. Also muss man damit rechnen, 155 Freunde, wer kann sich, wenn man das vorstellt, 155 Freunde, das ist eine Marktplatzsituation, Ja, ja. klar. Treff dich mal mit deinen engsten 155 Freunden. Keine Chance. Da kannst du einen großen Raum anmieten für, ja. Ja, musst einen Saal anmieten, um dich mit deinen Ja. engsten 155 Freunden zu treffen. Und die Sparkasse kann ja gegenüber des Ehemanns ja eigentlich nicht großartig ausrichten jetzt, ne? Aber was haben die Ja, jetzt gemacht? die haben natürlich dann der Ehefrau, die angestellt war bei der Sparkasse, außerordentlich gekündigt. Die haben gesagt, es geht nicht für uns hier zu arbeiten und dann im Internet solche Äußerungen mit gefällt mir zu markieren. Das ist einfach ein widersprüchliches Verhalten. Damit verletzt die Arbeitnehmerin ihre Loyalitätspflicht, die sie resultiert aus der Treuepflicht der Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber hat ja auch die Fürsorgepflicht als Gegenspiel dazu und als Pendant dazu. Und ja, dann sagt man, diese Loyalitätspflichtverletzung ist auch so gravierend, dass man jemanden auf diesem Arbeitsplatz nicht mehr halten kann. Aber es gab da noch eine Interessenabwägung, wie man das so schön im juristisch Deutsch nennt, richtig? In diesem Richtig, Sonderfall. bei einer außerordentlichen Kündigung guckt man ja immer zuerst, ist der Sachverhalt an sich geeignet, einen wichtigen Grund darzustellen? Dann sagt man, okay, wenn ich meinen öffentlich bekunde oder beziehungsweise im öffentlichen Raum, auch wenn der jetzt relativ klein ist, bekunde, dass mein Arbeitgeber nicht so toll ist, dann stellt das grundsätzlich eine Loyalitätspflichtverletzung dar und einen wichtigen Grund im Sinne einer außerordentlichen Kündigung. Dann im zweiten Schritt kommt natürlich die Interessenabwägung. Das ist ja eigentlich immer im Arbeitsrecht. Es werden immer die Interessen abgewogen. Und dann tut man nochmal gucken, was sind denn jetzt hier die Daten und Fakten auf beiden Seiten? Einmal das Interesse des Arbeitgebers an der Kündigung und das Interesse des Arbeitnehmers am Erhalt des Arbeitsplatzes. Man muss ja auch immer gucken, so eine Kündigung ist ja auch immer eine Existenzbedrohung für einen Arbeitnehmer. Und dann ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine außerordentliche Kündigung also schon mal nicht sein kann, aufgrund der langen Betriebszugehörigkeit. Die hat er, glaube ich, 25 oder 26 Jahre dort schon gearbeitet, ja. Muss man überlegen. Und dann sagt man, okay, da ist es einfach nicht völlig unzumutbar, fristlos, also überhaupt nicht mit ihr zusammenzuarbeiten. Und dann hat man weiter abgewägt und sagt, für eine ordentliche Kündigung spricht immer noch die lange Betriebszugehörigkeit und dass man sagt, okay, dieses Verhalten muss man zwar so nicht dulden, aber es reicht hier, ein milderes Mittel zu ergreifen. Es wurde ja auch direkt aus dem Internet gelöscht, dieser Beitrag, nachdem sie die Kündigung erhalten hatte. Das zeigt ja schon den guten Willen, in Okay. Anführungsstrichen, ja. Und dann, ja, also dass das auch in Zukunft nicht mehr vorkommen wird und das Verhalten sich wohl in Zukunft auch nicht mehr so zu erwarten ist, also die Wiederholungsgefahr auch nicht da ist. Und dann hat das Gericht gesagt, okay, eine Abmahnung muss in diesem Fall erstmal ausreichen. Okay, das heißt, die Kündigung hat dann nicht stattgefunden und sie hat eine Eintragung in ihre Akte bekommen, also eine rechtliche Würdigung in Form einer Abmahnung. Richtig. Okay. Also Ich glaube, wenn da. ich 25 Jahre oder 26 Jahre Betriebszugehörigkeit waren es Ist schon was, ungefähr. ja. Ja, also da ist natürlich der Maßstab wieder ein anderer. Also es werden viele Faktoren berücksichtigt und sagt man, okay, wie hoch? Es ist jetzt auch keiner, wenn jetzt Kunden gekommen wären, die das alles gesehen hätten und sich vielleicht aktiv beschwert hätten, wäre es wieder was anderes gewesen. Richtig, das ist immer Einzelfallentscheidung wieder, ne? So etwas. Richtig. In dem Fall auch. Also man merkt schon, es sind wirklich Kleinigkeiten, wo die Leute drauf reinfallen. Das sind wirklich so Peanuts. Entweder man muss gar nicht selber, ich sag mal, so clever sein und ein Bild von sich posten, wie man seine Frau mit Bandscheibenvorfall durch die Welt trägt. Es reicht auch ein einfaches Gefällt mir klicken. Das war ja auch, glaube ich, eben kurz erwähnt. Das war, glaube ich, auch in dem Fall in Düsseldorf ja auch, nur mal kurz einstreuen. Da gab es ja auch was mit der Feuerwehr. Bei der Düsseldorfer Feuerwehr, da hat ja auch jemand etwas geschrieben. Erst wenn der eigene Büroschul brennt, wird Herr Elbers erkennen, dass man mit Infopavillons keine Brände löscht. Und Herr Elbers ist der Oberbürgermeister gewesen von Düsseldorf. Und wenn der es geschrieben hat, Hauptbrandmeister aus Düsseldorf, der ist freigestellt worden, der ist suspendiert worden. Und 9 seiner Kollegen, die auf Gefällt mir geklickt haben, sind auch suspendiert worden. Das hat auch seine Wogen, das hat auch zu großen Aufsehen geführt und die arbeiten alle wieder, nachdem es Gespräche gegeben hat, die aber lange geführt werden mussten, die Gespräche, weil da musste auch wieder das Vertrauensverhältnis wieder aufgebaut werden zwischen Feuerwehrmänner und Arbeitgeber. Das waren ja verbeamtete Feuerwehrmänner, die haben eine besondere, an die stellt man ja besondere Herausforderungen im Bereich der Loyalität jetzt wieder. Also es reicht und gefällt mir, um auch voll reinzufallen. Es gibt so einfache Dinge, an die man denken sollte. Also was kann man so als Fazit den Leuten mitgeben? Was sollen uns diese Fälle, die wir eben mal kurz in den 40 Minuten besprochen haben, so eigentlich aussagen? Wie können wir jetzt den Zuhörern helfen? Worauf sollen die achten? Also vor allen Dingen sollte man sich diese Sache nochmal genau vor Augen oder vor Ohren führen hier und nochmal überlegen, wie gehe ich eigentlich mit meinen Profilen um? Wie verhalte ich mich? Einfach nochmal das eigene Bewusstsein schärfen und nochmal vor jedem Post vielleicht überlegen, ist wirklich mein Umfeld wissen? Ist das wirklich so neutral, was ich da jetzt gerade schreiben oder posten will? Könnte das nicht vielleicht Konsequenzen haben? Oder auch, man muss ja auch immer berücksichtigen, dass auch bei vielen Posts auch die Uhrzeit angezeigt wird. Richtig. Ja, wenn man jetzt während der Arbeitszeit exzessiv postet, könnte das natürlich auch irgendwelche Folgen haben. Also da muss man mal aufpassen. Also einmal so für die Arbeitnehmer Bewusstsein schärfen. Ist es wirklich wichtig, alles zu veröffentlichen im Mitteilungswahn? Muss ich alles sofort posten? Ist es wirklich mein Bereich oder greife ich hier in Rechte von Dritten ein? Und für Arbeitgeber ist es natürlich so, die müssen halt damit rechnen, dass gerade die neue Generation so internetaffin ist, dass die erstmal nochmal auf Normallevel heruntergefahren werden müssen. Und denen sollte man so, wie früher vielleicht die Kleiderordnung ganz oben stand, dass man das denen mitteilen musste, dass man nicht im Top als Bankangestellte im Top zur Arbeit kommt, dass man halt Flipflops, genau. Und Flipflops muss man jetzt einen Verhaltenskodex vielleicht aufstellen, wo nochmal drin steht, das und das darf man, das darf man nicht. Oder wenn sogar Social Media oder vom Unternehmen verwendet werden, wie möchten wir uns darstellen, was ist unser Ziel, was möchten wir auf gar keinen Fall lesen. Genau, diese Social Media Guidelines im Unternehmen, die viele ja mittlerweile haben aus diesen Gründen, ne? Und die Mitarbeiter zu helfen. Darüber sollten die sich mal Gedanken machen, die Mitarbeiter. Das heißt auch mal nachfragen, gibt es so etwas, wenn man nicht aktiv auf Mitarbeiter zugeht, das musst du jetzt alles machen oder auf das solltest du achten, weil auch der Regelungsbereich, ein Privatbereich ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Also der Arbeitgeber kann einem Privatmann ja jetzt nicht vorschreiben oder Privatfrau, was er auf seinem Facebook-Profil schreiben darf und nicht schreiben darf. Das ist ja sehr schwierig. Aber es kann schon so einen Guideline geben. Richtig, und auch nochmal das Bewusstsein schärfen, dass wenn man natürlich in seiner Freizeit jetzt schreibt, mein Arbeitgeber ist total blöd und ich hasse alles, was er macht und alles, was er produziert, ist total schlecht und ist nur voll minderwertig, dass man dann, wenn man am nächsten Tag zur Arbeit geht, dann vielleicht doch dann mit Konsequenzen rechnen muss. Also man darf da nicht in einer gewissen Schizophrenie leben, man muss da wirklich auch dann einheitlich nach außen auftreten. Okay, das heißt also, es ist schon hilfreich, darüber nachzudenken, was man schreibt und ob das, was man heute schreibt, vielleicht in 5 Jahren auch noch interessant ist oder vielleicht für die Karriere besonders förderlich ist, was man heute schreibt. Richtig, das sollte vielleicht auch ein Schulfach werden, so. Weil es gibt ja auch diese Wayback-Maschinen, es kommen ja viele Bewerber auf die Idee, da lösche ich eben kurz vor meiner Bewerbung mal mein Profilbild, wo ich halt besoffen drauf bin oder in einer Disco rumgefallen bin oder meine Profilbilder oder sonstigen Einträge. Und dann sieht man, die Arbeitgeber sind mittlerweile auch schon ein Stückchen schlauer geworden und technikaffiner geworden. Okay, ich sag mal so Bilder aus dem Disco als zukünftiger Eventmanager kann ja vielleicht hilfreich sein, ne? Ja, es kommt immer drauf an, wie die Bilder sind und für welchen Beruf man sich dann bewirbt. Genau, also ich sag mal, sich als Polizist zu bewerben und vorher ein großes Tattoo mit ACAB auf der Brust zu tätowieren, ist vielleicht nicht unbedingt angebracht. Also das heißt nicht, all colors are beautiful, das ist was anderes. Also es gibt ja jede Menge Erklärungen für. Also das Wichtige ist eigentlich nachdenken. Ne? Einfach nachdenken, Leute, was postet ihr ins Internet? Ist das für euch förderlich? Ist das nur für eure Freunde? Wieso postet ihr das ins Internet? Wieso ruft ihr nicht an? Wieso trefft ihr die nicht und sagt das denen persönlich? Und wenn man sich unsicher ist als Arbeitnehmer, was man auch Auszubildender ja auch ist, fragt doch mal in der Firma, ob es so einen Verhaltenskodex gibt. Der kann helfen. Der ist jetzt nicht nur ein Verhaltenskodex, ist ja eine Richtlinie. Das ist ja keine rechtliche Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis. Der hilft ja den Mitarbeitern eigentlich nur im Umgang, Fehler zu vermeiden, damit man nicht vom Arbeitsrichter stehen muss nachher. Richtig, man könnte natürlich auch daran denken, jetzt gewisse Sachen auch in einer Betriebsvereinbarung, sofern ein Betriebsrat steht, zu regeln, um da zumindest den Umgang mit Geräten, ob überhaupt Geräte, also Smartphones, benutzt werden dürfen innerhalb des Betriebes, Kameras im Betrieb mit eingeführt werden dürfen. Das ist, ja, also da gibt es auch Regelungsmöglichkeiten, dass man zumindest so Sachen, wo man ziemlich abstrakt sagen kann, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, dass man die schon regeln kann. Ja, und auch sollte. Und es soll ja auch Unternehmen geben, die es ja sogar befürworten und die Mitarbeiter aktiv daran beteiligen wollen. Sagen, Mitarbeiter, bringt eure Smartphones mit, macht Bilder. Wir wollen, dass ihr Bilder macht vom Arbeitsplatz und postet die, wie schön der Arbeitsplatz ist. Aber das muss geregelt werden. Du hast gesagt, es sollte im besten Fall so eine Betriebsvereinbarung geben oder Dienstvereinbarung, je nachdem, ob Betriebs- oder Personalrat hat. Und dann sollten eigentlich alle Parteien genau wissen, worauf man sie einlässt. Und ganz wichtig, Betriebsgeheimnisse wahren, also keine Bilder machen von Abrechnungen oder von Mitarbeiterlisten. Kundenlisten, ja. Ja, genau, so etwas. Also es kommt darauf an, wo man arbeitet, ob man jetzt bei so einer Entwicklerfirma arbeitet, die gerade den neuen Akschenkel von einem bestimmten Auto, was noch nicht am Markt ist, entwickelt, das sollte man vielleicht vermeiden, Bilder zu machen aus dem Büro. Aber so ein Bild aus einem Großraumbüro zu machen, wo alle Wände grün, blau, rot und gelb sind, wo alle Hippies, alle Hipster arbeiten und alle toll den ganzen Tag nur Sushi essen und nur irgendwas auf dem Monitor entwickeln und alle wollen eigentlich nur nach außen mitteilen, dass wir einen tollen Arbeitgeber haben, sollen noch Fotos machen. Warum nicht, wenn es sogar erlaubt ist und sogar gewünscht ist. Genau, und immer schön aufpassen, dass die Auflösung nicht so toll ist von den Bildern. Genau, richtig. Wenn jemand dann ganz klassisch sein Passwort am Monitor. Was ja keiner macht, zum Glück. Ne? Oh Gott. Befestigt hat und dann das Bild veröffentlicht wird und dann man schön groß scrollen kann und dann das Passwort lesen kann. Genau. Und immer schön dran denken, alles hat Konsequenzen, was man macht. Alles. Auch das Posten bei Facebook und auch nur der einfache Gefällt mir-Button und jetzt wird es ganz gemein, man muss ja nicht nur auf Facebook irgendwo Gefällt mir klicken, man kann auf Gefällt mir auf irgendeiner Webseite auch klicken, durch diesen kleinen Widgets, die man so eingebaut hat. Ja, man kann ja auch in den Blog was reinschreiben, also genau. Wenn man das sagt, finde ich gut, also sobald man sich irgendein Statement, oder wie du es schon genannt hast, oder eine Äußerung hat sich zu eigen macht ersichtlich, dann reicht es auch schon, auch außerhalb dieses Gefällt mir-Buttons, wenn das jetzt nicht unbedingt arbeitsförderlich war, das Verhalten. Dass das Konsequenzen haben kann. Ja, das ist richtig. Also alles hat Konsequenzen, was man macht. Seid euch bewusst drüber, was ihr da macht. Und wenn ihr Fragen habt, fragt euren Arbeitgeber oder eure Ansprechperson als Auszubildender, was dürft ihr, was sollt ihr. Weil kann ja sein, dass der Arbeitgeber auch was von euch erwartet und sogar erwartet, dass ihr was postet bei Facebook, ihr macht es nicht. Das kann ja genauso nicht förderlich sein, wenn ihr etwas nicht macht, was der Arbeitgeber jetzt vielleicht sogar erwartet. Das ist zwar ungewöhnlich, aber kann ja passieren. Also Fragen schaden nicht. Wie gehen Unternehmen? Fragen schadet nicht. Wow. Spannendes Thema. Es ist und bleibt spannend. Wer Fragen hat, kann immer gerne hier in den Kommentaren was hinterlassen. Wir haben jetzt uns fast 50 Minuten ausgelassen über dieses Thema. Wir können uns noch 5 Stunden weitermachen, aber ich glaube, dann schlafen die Leute gleich am Steuer ein, wenn die diesen Podcast hören bei der Autofahrt. Bei dem spannenden Thema. Ja, man soll es echt nicht glauben. Also ich mach das ja auch. Also bitte alle mal die Hand heben, so gefühlt, wer hat einen Arbeitsplatz und wer hat Facebook? Und wer hat ihn noch? Genau. Das ist gemein, ich weiß. Also, wir erwarten eure Fragen in den Kommentaren. Schreibt ruhig oder auch hier auf den Kanälen. Facebook, Twitter wird alles bedient. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann hört euch den Podcast nochmal an. Wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann stellt die Frage. Und ich danke dir, dass du mit dabei warst, Maria. Ja, vielen Dank, Pascal. Spannendes Thema. Das war der Nerdfunk Nummer 86. Wir haben heute über Facebook, soziale Netzwerke und Kündigungsgründe durch Arbeitnehmerverhalten mal ein bisschen angerissen und besprochen. Ich danke fürs Zuhören und danke dir, dass du mit dabei warst. Ciao. Tschüss.